Okay, thank you for coming tonight. Danke, dass ihr heute Abend gekommen seid. Let's turn to Matthew chapter 6. Schlagen wir Matthäus 6 auf. Okay, we'll continue in the Sermon on the Mount. Wir machen weiter mit der Bergpredigt. Father, bless these words, I pray, to our hearts. Vater, segne diese Worte in unserem Herzen, darum bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Matthew chapter 6, verse 19. Matthäus Kapitel 6, Vers 19. It says, do not lay up for yourselves treasure upon earth. Da steht, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Where moth and rust destroy. Wo Motte und Fraß zerstören. And where thieves break in and steal. Und wo Diebe durchgraben und stehlen. But lay up for yourselves treasures in heaven. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Where neither moth nor rust destroys. Wo weder Motte noch Fraß zerstören. And where thieves do not break in or steal. Und wo Diebe nicht durchgraben und wo Diebe nicht stehlen. Isn't that great to know ist das that nicht großartig? We can actually store treasure in heaven. Dass wir wissen dürfen, dass wir uns wirklich Schätze ansammeln können im Himmel. It means that it's going to be reserved for us. Das heißt, das wird dort für uns aufbewahrt. It's accumulating right now. Und das sammelt sich an und häuft sich an, gerade jetzt, während wir auf der Erde leben. And just the reality of that is already a blessing. Und die Realität davon ist allein schon ein Segen. You just wonder if you could look into your divine bank account and see what's in there, your savings account. Und wir fragen uns, wenn wir unser göttliches Bankkonto, unser Sparkonto anschauen können, wie viel da schon drauf ist. Verse 21. Vers 21. For where your treasure is, there will your heart be also. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Where your treasure is, wo dein Schatz ist, that's where your heart is. Da wird auch dein Herz sein. What is the treasure? Was ist der Schatz? Well, where is your heart? Wo ist dein Herz? And you'll find your treasure. Und dann findest du deinen Schatz. When I travel around different places, wenn ich herumfahre an verschiedene Orte, to Russia or the States or somewhere, wenn ich nach Russland oder in die Staaten fahre oder irgendwohin, the thing that I miss the most, ist das, was ich am meisten vermisse, is my wife. Meine Frau. And she's the greatest treasure I have und on sie ist earth der größte Schatz, den ich auf der Erde habe, from the Lord. Vom Herrn. And when I travel, und wenn ich auf Reisen my bin, heart is in Vienna, ist mein Herz in Wien, if she's in Vienna, wenn sie in Wien ist. And I can't wait to get back. Und ich kann es kaum erwarten, wieder nach when I was zu Hause in Bangkok, als ich in Bangkok war, I was there 21 days, da war ich 21 Tage lang dort, in Korea. In Korea. It felt like a millennium. Und mir ist das vorgekommen wie 1000 Jahre. I've already been through the millennium, you know. Ich habe das tausendjährige Reich schon erlebt. And I was having a good time, but I had to take early flight. Und ich habe schon eine schöne Zeit gehabt. And I had to aber ich musste einen frühen Flug nehmen. 5 days before I spoke the first time. Und es waren 5 Tage, bevor ich zum ersten Mal sprach. I got there on Thursday and spoke the first time Tuesday morning. Ich war am Donnerstag dort und habe zum ersten Mal am Dienstagvormittag gesprochen. And you know, you just kind of look at the mountains and you look at the city. Und du schaust dir die Berge an und das Meer. But where your treasure is, aber wo dein Schatz ist, that's where your heart is. Da ist auch dein Herz. And we'd be eating Thai food. Und wir haben thailändisches Essen gegessen. And I'd be looking at the clock. Und ich habe immer auf die Uhr geschaut. And just thinking, how many more days? Und ich habe mir gedacht, wie viele Tage noch? 18 more days. Noch 18 Tage. Okay. And I enjoyed myself and I did a lot of preaching and everything. Und ich habe Spaß gehabt und ich habe sehr viel gepredigt. And I spent my free time. Und ich habe meine Freizeit damit verbracht. I took the two girls in the office, the two Thai girls. Ich bin mit den zwei thailändischen Mädchen. And I said, let's go shopping. I want to go shopping for my wife. Ich bin mit ihnen einkaufen gegangen, um Einkäufe zu machen and, für meine Frau. And stuff was so cheap. It was like $2 and $4. Und die Sachen dort waren so billig, $2, $4. The most expensive thing was a $14 dress. Und das teuerste war ein Kleid um $14. I think I spent like $150. I got like 24 different things, you know. Und ich glaube, ich habe $150 ausgegeben und habe da 25 verschiedene Sachen and gekauft. And when I got home, I said, go in the bedroom and wait there. Und wie ich zu Hause war, habe ich zu ihr gesagt, geh ins Schlafzimmer und warte. Und ich habe den Koffer aufgemacht und habe alles herausgelegt. And everything fit. Und alles hat gepasst. And where your treasure is, that's where your heart is. Wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Now, to me, the next most important thing in this world is this church. Ist das zweitwichtigste Ding auf dieser Welt ist diese Gemeinde. And I can leave America. Und ich kann Amerika verlassen. For my whole life. Mein ganzes Leben lang. And live in this country. Und in diesem Land leben. Just because this church is here. Einfach nur deshalb, weil diese Gemeinde hier ist. And if the church wasn't here. Und wenn es die Gemeinde hier nicht geben würde. Nothing against Austria. Nichts gegen Österreich. But I would be on the next plane home. Aber dann würde ich sofort im nächsten Flugzeug nach Hause sitzen. Because this church is a treasure to me. Weil diese Gemeinde ein Schatz für mich ist. And where your treasure is. Und wo dein Schatz ist. That's where your heart is. Da wird auch dein Herz sein. What could be in heaven? Was könnte im Himmel sein? What treasure do we have in heaven? Welchen Schatz haben wir im Himmel? That would make us homesick. Trotz dessen wir Heimweh haben. That would make us lay in our bed and think, oh God, I can't wait, can't wait. Wo wir im Bett liegen und sagen, oh Gott, ich kann es nicht erwarten. Is there something I can buy you while I'm here? Gibt es etwas, das ich dir kaufen kann, während ich hier bin? This today when I was studying. Heute, als ich studiert habe, I realized that I forgot to give Cody lunch. Habe ich vergessen, ist mir aufgefallen, dass eingefallen, dass ich dem Cody zum Mittag nichts zu fressen gegeben habe. And he didn't care, he was sleeping anyway. Es war ihm egal, weil er But hat about geschlafen. 4 o'clock he came and he was standing up on my chair and I thought, oh gosh, I forgot to feed you. Aber um 4 Uhr kam er daher und hat sich auf meinen Sessel gestellt und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich habe vergessen, ihn zu füttern. And I had been training Cody to sit in the corner of the kitchen when I put his food down. Und ich habe Cody beigebracht, dass er in einer Ecke in der Küche sitzt, während ich sein Fressen auf den Boden stelle. And he can't move until I say okay. Und er darf sich nicht bewegen, bevor ich ihm nicht das Okay gebe. And the food's on the ground and he's sitting there. Und sein Fressen steht auf dem Boden und er sitzt da and drüben. I say, okay. Und dann sage ich okay. And he runs across and eats. Und dann rennt er hin zu seinem Schüssel und frisst. But today the little thing brought me to tears. Aber heute hat er mich wirklich zu Tränen gerührt. Because I was studying and I was just I said okay, I'll get you some food and I made the food real quick. Und ich habe studiert und ich habe ihm schnell das Essen gemacht. Das Essen gemacht und ich habe es hingestellt und ich bin in mein Zimmer gegangen. And he just waited there. Und er hat einfach nur gewartet. It was so cute. Das war so süß. He looked out the door. Ich habe bei der Tür and he's just sitting there. Und er ist einfach nur dort looking gesessen. At me, hat mich angeschaut. Waiting for me to say okay. Und hat darauf gewartet, dass ich sage okay. And I just said okay. Und dann habe ich okay gesagt. And he ran across and ate and I just was in tears in my room. Und er hat sich aufs Fressen gestürzt und ich habe geweint in meinem Zimmer. And I thought, isn't this what the Lord wants? Und ich habe mir gedacht, ist das nicht das, was der Herr sich wünscht? Like what blesses the Lord most but obedience? Was segnet den Herrn am meisten? Es ist der Gehorsam. A heart that just wants to serve the Lord. Ein Herz, das einfach nur dem Herrn dienen will. A heart that waits and says for the Lord to say, okay. Ein Herz, das auf den Herrn wartet, dass er das okay gibt. This is my will, do this. Das ist mein Wille, mach das. Wait on me. Warte auf mich. As we find like in the book of Acts in chapter 15. Das finden wir in der Apostelgeschichte im Kapitel 15. Where Paul was coming across toward Asia Minor. Als Paulus nach Kleinasien reiste. And it says the Spirit of Jesus forbid him. Und er sagte, der Heilige Geist hinderte ihn. No. Okay, nein, okay. Nein. And he goes north. Und er geht nach Norden. Toward Bithynia. Nach Bithynien. And the Lord says, und no. Und der Herr sagt, nein. The Spirit of Jesus says, no. Der Geist Jesus sagt, nein. And then he goes west. Und dann geht er nach Westen. Comes to Troas. Kommt nach Troas. And there's this vision from the Lord. Und er bekommt diese Vision vom Herrn. To obey is better than sacrifice. Zu gehorchen ist besser als Opfer bringen. And when we understand this, I think that we grasp what our treasure in heaven is. Und wenn wir das verstehen, dann erfassen wir auch, was unser Schatz im Himmel ist. 1 Timothy chapter 6. Im 1. Timotheus Kapitel 6. Let's read it, verse 17. Lesen wir das, Vers 17. Instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungerechtigkeit, Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. But on God, sondern auf Gott, who richly supplies us with all things to enjoy. Der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Instruct them to do good. Unterweise sie, Gutes zu tun. To be rich in good works. Reich zu sein in guten Werken. To be generous and ready to share. Freigebig zu sein, mitteilsam. Storing up for themselves the treasure of a good foundation for the future. Indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln. So that they may take hold of that which is life indeed. Um das wirkliche Leben zu ergreifen. When I was a little kid, we used to put money in the bank in school. Als ich ein kleines Kind war, da haben wir jeden Dienstag Geld gespart in der Schule. We all had our little bank book in the jeder hatte ein kleines Sparbuch. The nun had our bank book. Und die Klosterschwester hat das verwaltet. And we would bring 35 cents and 10 cents. Und wir haben 35 Cent gebracht oder like 10 a quarter. Oder einen Viertel Dollar. And then we would look at it and think, oh, und wow, I have $125.75. Das Sparbuch angeschaut und haben gedacht, wow, ich habe $125.76. And we'd always look at each other's and we'd kind of be like, Mom, can you give me a little bit more money from my savings book? Immer unsere Sparbücher verglichen und wir haben gesagt, Mama, kannst du mir ein bisschen Geld geben für mein Sparbuch? And I'd put like thousands of quarters, you know, in this Sparbuch. Und ich habe da tausende Viertel Dollar auf dieses Sparbuch gelegt. My mother was a waitress and she'd always bring home change. Meine Mutter war Kellnerin und sie hat immer das Kleingeld mit so nach Hause genommen. She'd always give me like three quarters, you know, und sie to put hat mir immer in. Drei Viertel Dollar gegeben. And then the day came when we went to the bank. Kam der Tag, als wir zur Bank gingen. And I thought, oh man, I'm going to get all these quarters. I can't wait. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt kriege ich alle meine Viertel Dollar zurück. Ich kann es kaum then erwarten. My mother said, yes, we'd like to cash the savings in. Und meine Mutter sagt, wir möchten gerne dieses Sparbuch abgeben. And I was just waiting for this big sack. Und ich habe erwartet, dass ich jetzt einen riesigen Sack kriege. And then he just, you know, he flips out like three $100 bills and a 20. Und dann gibt er mir da drei 100-Dollar-Scheine und einen 20-Dollar-Schein. Where's my money? Und ich sage, wo ist mein Geld? She said, this is your money. Und sie sagt, I said, das that's ist mein not Geld. My money. I put quarters in. Nein, das ist nicht mein Geld. Ich habe Viertel Dollar eingezahlt. My quarters, you know? Wo sind meine Viertel Dollar Münzen? And I was so disappointed because I just thought, you know, all that change was so, worth so much more than this paper. Und ich war so enttäuscht, weil ich habe mir gedacht, diese Münzen, die waren so viel kostbarer als dieses Papier. Like when we get to heaven, what is actually waiting there? Und wenn wir in den Himmel kommen, was wartet dann auf uns? We're going to have coins and stuff we threw into the offering. Is it going to be there waiting for us? Wir haben diese Münzen und das, was wir in den Spendenkorb gegeben haben, wird das auf uns warten? Turn to 1 Peter and we'll close. Schlagen wir den 1. Petrus auf und dann schließen wir ab. What is the most important thing to you in your life? Was ist das Allerwichtigste für euch in eurem Leben? And whatever that thing is, that's where your heart is. Und was das ist, da wird auch euer Herz sein. What is the most important thing for you in this life? Was ist das Allerwichtigste für dich in diesem Leben? And I'll show you what mine is. Und ich zeige euch, was meines ist. Starting in 1 Peter chapter 1, verse 6. Beginnend im 1. Petrus 1, Vers 6. In this you greatly rejoice, even though for now, for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. That the proof of your faith, damit die Bewährung eures Glaubens, more precious than gold, viel kostbarer befunden wird, which is perishable, die des vergänglichen Goldes, even though tested by fire, das durch Feuer erprobt wird, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. This is the most important thing to das me in my life. Das ist das Wichtigste für mich in meinem Leben. That when I stand before the Lord, dass wenn ich vor dem Herrn stehen werde, that my life, dass mein Leben, will have brought joy to an eternal God. Dem ewigen Gott Freude bereitet hat. That when he looks upon my little life, dass wenn er sich mein winzig kleines Leben anschaut, that was just a vapor on earth, das nur ein Hauch war auf der Erde, that God Almighty, dass der Allmächtige who Gott, created this whole universe, der das ganze Universum geschaffen hat, would look down, dass er herunterschaut auf mich, and smile, herabschaut auf mich und lächelt. This is the most important thing in my whole life. Das ist das Allerwichtigste in meinem ganzen Leben. And I don't know how I will live through eternity. Und ich weiß nicht, wie ich die ganze Ewigkeit hindurch leben werde. If I don't have that treasure in heaven. Wenn ich nicht diesen Schatz im Himmel habe. When I get there. Wenn ich dort ankomme. But where your treasure is, that's where your heart is. Aber da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. And if that is our treasure. Und wenn das unser Schatz ist. To stand before the Lord when he comes in all of his glory. Vor dem Herrn zu stehen, wenn er kommt in all seiner Herrlichkeit. To receive praise. Um Lobpreis this zu empfangen. Is something from the Lord verbally. Das ein Lob zu empfangen, das ist these etwas, are words der Herr spoken to me and you from the Lord himself. Diese Worte, die der oh Herr zu dir und zu mir persönlich sprechen can we grasp it today? Können wir das überhaupt this, erfassen? This day is coming. Dieser Tag wird kommen. The one who was crucified. Derjenige, der gekreuzigt wurde. 2000 years ago in history. Vor 2000 Jahren in der Geschichte. Is going to be revealed. Er wird offenbart werden. And we're going to stand before him. Und wir werden vor ihm stehen. And he's going to examine our life. Und er wird unser Leben prüfen. Every motive of the heart. Jeden Beweggrund des Herzens. Everything about us. Alles an uns. Every decision we made in our life. Jede Entscheidung, die wir getroffen and haben then he's going to speak Leben. To us. Und dann wird er mit uns sprechen. And my treasure is und mein Schatz ist, that he will say, dass er sagen wird, Rob, thank you. Danke. Well done. Gut gemacht. Your little life on earth, dein kleines, kurzes Leben was just auf der Erde, the vapor of time, das war nur ein Hauch in der Zeit, blessed me, hat mich gesegnet, the eternal God. Den ewigen Gott. That's what I want to hear. Das möchte ich this hören. Is the treasure das ist der Schatz for me. Für mich. And that's where my heart is. Und da ist mein Herz. That's why I think about it all the time. Und daran denke ich die ganze Zeit. You think about it through everything you go through. Und wenn ich, egal was man durchmacht, denken wir daran. That's why it says the proof of your faith. Und deswegen steht die Prüfung eures Glaubens. That's why you're before the Lord. You're always asking God, what do you want to show me? Und deswegen gehst du vor den Herrn und fragst immer, Gott, was willst du mir zeigen? Work deep in my life. Wirke tief in meinem Leben. Look at verse 8. Schaut euch Vers 8 and an. Though you have not seen him, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, you love him. Liebt ihr ihn. And though you have not seen him now, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, but believe in him, glaubt ihr an ihn. You greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory. Und ihr jubelt mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Isn't that unbelievable? Ist das nicht unglaublich? Where your treasure is, that's where your heart is. Wo euer Schatz ist, da wird dein Herz sein. And where your heart is, und wo dein Herz ist, that's where your treasure is. Da ist dein Schatz. Second word. Das zweite Wort. Glory. Die Herrlichkeit. Praise from the mouth. Lob mit dem Mund und glory, Herrlichkeit. Because Christ was formed in me. Weil Christus in mir Gestalt angenommen and somehow hat. It's manifesting to that same degree in eternity. Und irgendwie manifestiert sich das in demselben Ausmaß in der Ewigkeit. Man, you're shining. Mensch, du strahlst wirklich. Gabi, you're shining like a star. Gabi, du strahlst wie ein Stern. Gosh. Wow, when we shall see him, we shall be like him. Wenn wir ihn sehen werden, dann werden wir so sein wie er. But Romans 8:18. In Römer 8:18. The suffering of this present time cannot be compared with the glory that shall be revealed in us. Das Leiden dieser gegenwärtigen Zeit kann nicht verglichen werden, ist nichts im Vergleich mit der Herrlichkeit, die offenbart werden wird in uns. And somehow it's proportional. Und irgendwie steht das im Verhältnis to the degree that you have suffered with him. In dem Maß, in dem ihr mit ihm gelitten habt. You will experience his glory. Werdet ihr seine Herrlichkeit erfahren. So it's verbal. Es ist also verbal. And then it's like experiential. Und dann ist es auch experimental. Has anybody got a mirror somewhere? I got but look what I look like. Wow, that's me. Whoa, boy. Das bin ich. Glory. Herrlichkeit. Praise and glory. Lob und Herrlichkeit. And the last one, in honor. Und das letzte, Ehre. Son, I'm not done yet. Sohn, ich bin noch nicht fertig. Daughter, I'm not done yet. Tochter, ich bin noch nicht fertig. Praise and glory. Lob und Herrlichkeit. And now comes honor. Und jetzt kommt die Ehre. You suffered with me. Du hast mit mir gelitten. I told you you would reign with me. Und ich habe dir gesagt, dass du mit mir herrschen würdest. This universe is so vast. Dieses Universum ist so riesig. I don't think that God's going to bring this universe to an end. Ich glaube nicht, dass Gott das Universum zu einem Ende bringt. He's going to make a new heavens and a new earth. Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. And the new one will be as vast, if it's different, as it's eternal, no end. Und das Neue wird genauso riesig sein und es wird ohne Ende sein. And whatever God creates there is going to be better than we had it here. Und was immer Gott dort schaffen wird, wird besser sein als das, was wir hier haben. And there's going to be animals. Und es wird Tiere geben. Revelation 19, horses. In der Offenbarung 19, Pferde. And I believe doggies. Und ich glaube auch Hunde. Why would we get to heaven and think, oh, the only thing, Lord, I don't like about heaven? Warum sollten wir in den Himmel kommen und dann denken, Herr, das Einzige, was ich nicht am Himmel mag, ist... Yeah, I kind of miss my dog, you know what I mean? Irgendwie fehlt mir mein Hund, weißt but du, it's right, I mean, I'm in heaven. Aber das ist schon okay, ich bin ja im Himmel. It's alright, you know, just sometimes I think about him, you know. Aber manchmal denke ich halt doch an ihn. It's going to be so far beyond. Und das wird über alles, and everything will be there. It'll be, everything will be there. And then we will receive honor. Und wir werden Ehre empfangen. And that's just not verbal honor, I don't believe. Und ich glaube nicht, dass das verbal it's wird, a position in his kingdom. Eine Position in seinem Königreich. A place of respect. Eine Position a des place Respekts of authority. Mit Autorität. Over angels. Über die Engel. And whatever else. Und was auch immer noch. And this is my treasure right there. Und genau das ist mein Schatz. And because that's my treasure. Und weil das mein Schatz ist. That's where my heart is. Ist da auch mein Herz. And that's why it's so easy to think about heaven. Und deswegen ist es so leicht, über den Himmel nachzudenken. Because Jesus is there. Weil Jesus dort ist. And the people that we bring with us will be there. Und die Leute, die wir mit uns mitnehmen, die werden dort sein. And will be there. Und wir werden dort sein. And Paul said in 1 Thessalonians 2. Und Paulus sagt im 1. Thessalonicher 2. What is my joy? Was ist meine Freude? What is my hope? Was ist meine Hoffnung? Is it not you in the presence of the Lord? Seid das nicht ihr in der Gegenwart des Herrn? And whatever we receive praise, honor and glory for. Und weswegen wir eben diesen Lob, dieses Lob und diese Herrlichkeit und diese Ehre empfangen. Has to do with how we serve the Lord by serving others. Das ergibt sich daraus, wie wir dem Herrn dienen, indem wir anderen dienen. Someone said to me this week. Jemand hat diese Woche zu mir gesagt. It's a missionary couple. Ein Missionsehepaar war das. They said that. Sie haben gesagt. The greatest proof of an authentic faith in Christ. Der größte Beweis für einen echten Glauben an Christus. Is a servant's heart. Ist ein dienendes Herz. This is what God's looking for. Danach sucht Gott. We serve God by serving others. Wir dienen Gott, indem wir anderen dienen. And so we're standing there. Und wir stehen just dort to close. Im and Abschluss. Some of the praise und ein bisschen von dem Lob will be the people that are there. Ein Teil dieses Lobes werden because we made the investment. Die Leute sein, die dort sein werden, weil wir investiert haben in sie. Because my life made a difference. Weil mein Leben einen Unterschied ausgemacht hat. And when I first got saved, I did a lot of, I shared Christ with many, many people. Und als ich frisch gerettet war, habe ich so vielen Leuten von Christus erzählt. And when, since I've been here and we've gone to the streets, I shared Christ with many people. Und seit wir hier sind und seit wir auf die Straße gegangen sind, habe ich auch hier Christus vielen Leuten weitererzählt. But as I get older, und je älter ich werde, I feel like the most important thing we can do desto mehr habe ich das Gefühl, dass das Allerwichtigste, was wir tun können, ist nicht nur, dass wir mit jemandem in der U-Bahn reden, was natürlich wichtig ist, but together, sondern dass wir zusammen that I would find my place in the body of Christ, sind, dass ich meinen Platz im Leib Christi finde. Together as a unit, und dass zusammen als Einheit we become such an expression of Christ. Dass wir zusammen als Einheit so ein Ausdruck von Christus werden. Someone said to me at the we had all the new people at our house. Wir hatten all die Neuen in der Gemeinde bei uns zu Hause eingeladen und jemand hat zu mir gesagt, what led to your salvation? Und wir haben sie gefragt, was hat zu deiner Rettung geführt? And they said, you know, I walked into the church. I'd never been in a church like this before. Und derjenige hat gesagt, ich bin in die Gemeinde hineingegangen und ich war nie vorher in einer, so einer Gemeinde wie diese. I didn't know the Lord, ich habe den Herrn nicht gekannt. But I just watched everybody. Aber ich habe die einfach alle beobachtet. With Bibles. Und die haben alle eine Bibel gehabt. And I just thought, und ich habe mir gedacht, if all these people are so concentrating alle diese Leute so konzentriert on sind this, auf darauf, I better check it out. Dann muss ich sehen, ob da was dran ist. And she did. Und sie hat es getan. She got saved. Und sie wurde errettet. And I feel like if I like in an army. Und ich komme vor wie in einer Armee. Not everybody shoots the gun. Nicht jeder feuert die Kanone ab. There's people who peel the potatoes. Es gibt auch Leute, die Kartoffeln schälen. And sweep the floor. Oder den Boden kehren. And if everybody just decided I'm going to get a gun and I'm going to go fight, everybody would get killed. Wenn jeder nur sagen würde, ich besorge mir ein Gewehr und ich werde kämpfen, dann würden alle umkommen. Everybody knows how to use a gun. Jeder weiß aber, wie man ein Gewehr gebraucht. In the army. But there's people who sweep floors. Aber es gibt auch Leute, die den Boden kehren. People who paint boats. Oder Leute, die Boote streichen. And every kind of service. Und alle möglichen Dienste. So that as a unit, damit als eine Einheit, they are a very powerful force. Dass sie als eine Einheit eine sehr starke Kraft sind. So I just want to encourage you today, ich möchte euch heute nur ermutigen, that if your strength is not sharing Christ, wenn deine Stärke nicht darin liegt, dass du anderen von Christus erzählst, has nothing to do with not having a reward there. Dann heißt das nicht, dass du dort keinen Lohn empfangen wirst. It's serving. Es kommt auch aufs Dienen an. It's serving Christ in the way that He's created you. Dass du Christus so dienst, wie er dich geschaffen hat. So, Father, bless these words. Vater, segne diese Worte. I thank you today. Wir danken dir heute. Thank you for an eternal home. Danke für unsere ewige Heimat. And that we can have our treasure there. Und dass wir unseren Schatz dort haben dürfen. And where our treasure is, that's where our heart is. Und wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. And let our treasure be praise and glory and honor. Und lass unseren Schatz Lob und Herrlichkeit und Ehre sein. When you return, wenn du wiederkommst. I pray. Darum bitten in wir. Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen.